بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. على صوت بيت الله دمهان دبلتن الله سزيق من تحيل بمهات تشكايت لهم القوفية محمد صلى الله عليه وسلم. ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, heute fangen wir inshallah wie immer an mit einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Allerdings dieser Hadith ist so inhaltsreich, dass wir es nicht schaffen werden, ihn heute ausführlich zu besprechen. Aber er ist sehr, sehr wichtig, und deswegen sollten wir uns dringend Zeit nehmen, diesen Hadith komplett auch zu verstehen. Und zwar berichtet uns Abu Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala anhu, und was ich jetzt sage, ist ein Ausschnitt des eigentlichen Hadithes. Er berichtet uns, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: Wer etwas Übles sieht, der soll es beseitigen. Wenn er nicht kann, dann soll er es wenigstens mündlich versuchen zu beseitigen. Und wenn er das auch nicht kann, dann soll er es mindestens im Herzen verabscheuen, denn dies ist die Mindestform des Glaubens. Noch einmal, wenn du etwas siehst, was schlecht ist, was Übles ist, dann sollst du es beseitigen. Auf Arabisch heißt es biyadihi, das heißt also mit deiner eigenen Hand. Das heißt, gemeint ist, du sollst es selbst beseitigen, sofern du imstande bist, das zu beseitigen. Wer nicht kann, wer das nicht selbst kann, der soll es zumindest sagen. Der soll sagen, das ist ein Übel, damit es beseitigt wird. Und wer das auch nicht kann, der soll dieses Übel im Herzen verabscheuen. Und das ist das Mindestmaß an Iman. Was das im Einzelnen bedeutet, dieser Hadith ist überliefert bei Sahih Muslim, was das im Einzelnen bedeutet, werden wir inshallah im Laufe des Unterrichtes beziehungsweise beim nächsten Mal uns vernichten. Ich habe jetzt eine halbe Stunde angesetzt für den Unterricht über diesen Hadith. Und das ist der 34. Hadith, der Hadith an-Nawawi von Imam an-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Also die er zusammengestellt hat. Er hat insgesamt, das heißt die 40 Nawawi-Hadithe, es sind aber genau genommen 42, die er da zusammengestellt hat, wo er der Meinung ist, das sind die Hadithe, die jeder Muslim wissen muss. Erstens einmal hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie es deutlich aus dem Hadith zu erkennen ist, das Beseitigen des Übels in drei verschiedene Kategorien unterteilt. Und das Übel, von dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith spricht, nennt man auf Arabisch Munkar. Und unter Munkar verstehen wir alles, was Allah subhanahu wa ta'ala oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam als ein Übel bezeichnet hat. Insofern wollen wir uns jetzt nicht näher darauf einschränken, was damit gemeint ist, aber zweifellos alles, was haram ist, ist ein Munkar. Und erstens, entweder man beseitigt es mit der Hand, wortwörtlich steht es, gemeint ist damit jemand, der imstande ist, ein Munkar zu beseitigen. Zum Beispiel, du bist in deinem Haus der Hausbesitzer und du hast das Sagen zu Hause. Also, wenn du siehst, dass dein Kind irgendetwas macht, was Munkar ist, dann bist du vom Propheten sallallahu alaihi wasallam verpflichtet worden oder aufgefordert worden, diesen Munkar zu beseitigen, selbst zu beseitigen. Wie das von sich geht und worauf man dabei zu achten hat, das werden wir inshallah sehen im Laufe des Unterrichts. Aber prinzipiell, dein Ziel muss es sein, etwas, was in deinem Machtbereich geschieht, zu beseitigen. Der Imam einer Moschee sieht zum Beispiel einen Munkar. Zum Beispiel, was ist ein Munkar? Als ein Beispiel, ein realistisches Beispiel. Munkar ist zum Beispiel, dass Leute meinetwegen, wenn wir uns auf die Moschee beziehen, zum Beispiel die Leute untereinander benehmen sich nicht so, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es eigentlich hätte gerne. Okay? Die Leute zum Beispiel sind zusammen unverschämt. Sie beleidigen sich. Oder irgend sowas in diese Richtung. Das ist eine Sache, das ist eine Aufgabe, nicht nur des Imam, aber der Gemeinschaft allgemein, dass man so einen Munkar beseitigt, damit es Brüderlichkeit gibt unter den Muslimen. Denn jeder von euch weiß also, wenn man in eine Moschee geht, dann möchte man sich zufrieden fühlen. Und wenn man in eine Moschee geht und es gibt Geschwister, die man nicht mag, und manche Geschwister mag man, dann man fühlt sich nicht wohl, wenn man den Bruder sieht, so und so, und dann hofft man, der kommt nicht und so. Das ist ja keine Brüderlichkeit. Brüderlichkeit bedeutet, dass du die Person auch gerne sehen möchtest und dich freust, ihm ins Gesicht zu schauen und auch dich freust, ihn begrüßen zu dürfen. Und das ist eine Sache, die muss beseitigt werden. Nur wie man das beseitigt, ist sicherlich nicht die gleiche Methode, wie ein Vater das macht mit seinen Kindern. Und wie ein Vater zum Beispiel oder ein Mann einen Munkar beseitigt bei seiner Frau, ist sicherlich auch nicht die gleiche Art und Weise, wie er das macht mit seinen eigenen Kindern. Ja? Und insofern über die Art und Weise, wie man das macht, das ist ein Thema für sich, das wir auch nur in begrenztem Maße ansprechen können. Weil Allah weiß alleine, was in welcher Situation die allerbeste Methode ist, außer dass wir natürlich von der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam einiges gelernt haben. Oder zum Beispiel, jemand hat einen größeren Machtbereich. Ja? Du besitzt meinetwegen, bist der verantwortlich für eine ganze Stadt oder verantwortlich für ein ganzes Land oder wie auch immer. Je größer dein Machtbereich ist, desto viel Spaß größer ist deine Verantwortung. Und das ist nämlich das Gefährliche an der Sache. Und desto größer ist für dich zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala die Verantwortung und was wofür Allah dich zur Rechenschaft ziehen wird. Deswegen ist für einen einfachen Muslim das Sinnloseste, dass er nach Macht verlangt. Weil je mehr Macht er hat, desto eher kann er umsetzen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier gesagt hat. Wer einen Munkar sieht, muss ihn beseitigen. Ja? Und das kann man natürlich machen, je mehr Macht man hat. Ja? Das heißt, man hat auch gleichzeitig mehr Verantwortung. Die zweite Sache ist, dass man es mit seiner eigenen, das heißt im Arabischen, wenn man das nicht mit der eigenen Hand beseitigen kann, dann soll man das mit der eigenen Zunge beseitigen. Gemeint, man muss es sagen. Weil manchmal reicht es aus, dass du einfach etwas sagst. Es reicht manchmal aus, dass du einer Person sagst, pass auf, das, was du tust, ist haram. Mach das nicht mehr. Dann wird er das unterlassen. Viele Menschen, alhamdulillah, haben ein sauberes Herz und haben einen gesunden Verstand. Und wenn man sie darauf hinweist, dass etwas nicht in Ordnung ist, dann verlassen sie das. Ja? Da braucht man nicht unbedingt gleich seine Hand einsetzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die dritte, und das auch natürlich nur so lange man dazu fähig ist. Und das können wir immer sagen, das brauchen wir nicht jedes Mal dazu sagen. Immer wenn Allah subhanahu wa ta'ala oder sein Prophet sallallahu alaihi wasallam von uns etwas verlangen, dann ist es immer in dem Maße an Kraft, die Allah uns gegeben hat. Allah wird uns niemals etwas auferlegen, was wir nicht tun können. Ja? Und deswegen, wenn eine Person normalerweise grundsätzlich, sie muss im Fard Salah, muss sie im Stehen beten. Aber wenn sie zum Beispiel ihr Bein gebrochen hat, dann kann sie nicht im Stehen beten und Allah subhanahu wa ta'ala verzichtet auf sein Recht. Und wenn er wollte, hätte er es dir trotzdem angeordnet. Und du wärst nicht dazu imstande gewesen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala verzichtet auf sein Recht und erlaubt dir im Sitzen zu beten. Alhamdulillah. Die dritte Sache ist, dass man das mit dem Herzen verabscheut. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, also wer das nicht, auch nicht mit der Zunge verändern kann, mit seiner eigenen Aussage, den Munkar beseitigen kann, der soll das mit seinem Herzen verabscheuen, Klammer auf Klammer, verabscheuen ist in Klammern, ja. Und das ist, sagt der Prophet, Ad'aful Iman. Das heißt, das ist das Mindestmaß an Iman. Das bedeutet, der erste, dass du es beseitigen kannst, kann sein, du kannst es nicht beseitigen. Dass du deine Stimme erheben kannst und sagen kannst du den Leuten, pass auf, das dürft ihr nicht machen, kann sein, das kannst du auch nicht machen. Die beiden Sachen, kann sein, du kannst sie nicht machen. Der erste meistens, oder am höchstwahrscheinlichsten. Das zweite kannst du öfter auch nicht unbedingt sagen, weil du das ist viel mehr negative Antworten erwartest, als du eigentlich haben wolltest, also als du eigentlich durch den Beseitigung des Munkar erreichen wolltest. Und das dritte allerdings, das kann jeder machen. Jeder macht. Allah subhanahu wa ta'ala, er ist der Einzige, der weiß, was in unseren Herzen ist. Er hat sich beschrieben im Koran als Alimun bidatis sudur. Das heißt, er weiß, was in den Brüsten ist. Und deswegen, wie man im Deutschen sagt, auch die Gedanken sind frei. Und gemeint ist mit Gedanken sind frei, ist, kein Mensch kann dich zwingen, an etwas Bestimmtes zu glauben. Geht nicht. Und deswegen, du kannst äußerlich so tun, als würdest du an etwas glauben. Du kannst etwas vorspielen, vorheucheln. Aber was im Herzen ist, keiner kann dich zwingen. Und deswegen gibt es in dieser Hinsicht kein Pardon, sagt man Französisch. Ja. Das heißt, gemeint ist, einer zum Beispiel sagt zu dir, wenn du das nicht machst, wenn du dich nicht hinwirfst für jemanden, wenn du nicht Sujud machst für jemand anderes außer Allah, dann töte ich dich. Ja? Das wäre Zwang. Wenn du wirklich Angst hast, von diesen Personen getötet zu werden, ja, dann darfst du dich niederwerfen und Allah verzeiht dir das. Und das ist ja manchen Sahaba auch passiert in der mekkanischen Periode. Weil unter Zwang ist etwas erlaubt, was normalerweise nicht erlaubt ist. Aber angenommen, du sagst, unter Zwang hat er hat mich gezwungen, etwas Schlimmes zu glauben. Und deswegen habe ich daran geglaubt, was er mir gesagt hat. Das ist Quatsch. Weil er weiß ja gar nicht, was in deinem Herzen ist. Das heißt, solange dein Herz, sobald dein Herz umschwenkt, sobald dein Herz an etwas anderes glaubt, als was er glauben muss, halat, dann wirst du dafür auf jeden Fall zur Rechenschaft gezogen und zur Verantwortung gezogen. Aber was deine Handlung angeht, kann sein, du bist entschuldigt. Aber in deinem Herzen, da gibt es keinen Zwang. Da gibt es keinen Zwang, weil niemand kann dich dazu zwingen. Und wortwörtlich heißt es, Adhaful Iman, das ist die schwächste Form des Glaubens. Es ist tatsächlich die schwächste Form des Glaubens, dass man einfach ein Übel sieht und man beseitigt es nicht, obwohl man es eigentlich beseitigen könnte. Das ist eine schwache Form des Glaubens. Aber wenn man das nicht beseitigen kann, wie wir gesagt haben, dann ist es die Mindestform des Glaubens. Weil ohne diesem, runter geht es nicht. Wenn einer sagt, mir gefällt die Sünde so und so, das ist ein Problem. Und das ist also ein großes Problem mit seinem Iman, zweifellos. Was bedeutet es, etwas zu verabscheuen, einen Munkar zu verabscheuen? Einen Munkar zu verabscheuen bedeutet, dass du erstmal in deinem Herzen das verabscheust. Aber ihr wisst ja, unsere Münder und unsere Hände und unsere Füße und unsere Augen, sie übersetzen das, was wir in unseren Herzen haben. Deswegen, prinzipiell ist es so, dass eine Person das macht, woran sie glaubt. Und sie setzt in ihrem Leben das um, was sie gerne möchte. Und deswegen kann man in den meisten Fällen von dem, was eine Person tut, schließen auf das, was die Person denkt und überzeugt ist. Logischerweise. Wenn eine Person sich jeden Tag mit Autos beschäftigt und Autos Poster in ihrem Zimmer aufhängt, dann weiß ich, dass diese Person Autos mag. Aber dieses Mögen ist auf dem Herzen, habe ich nicht gesehen. Aber das eine, von dem einen kann ich meistens auf das andere schließen. Das ist die Norm, das ist die Normalität. Wenn ich eine Person sehe, die geht in die Kirche, dann kann ich davon ausgehen, der ist ein Christ. Was soll ich denn davon ausgehen? Ja? Und deswegen soll man auch aufpassen als Muslim, wo man hingeht. Ja? Damit die Leute nicht schlecht über einen denken. Natürlich kann es sein, dass du in einen Laden gehst, der nur Alkohol verkauft. Ja? Und nebenbei noch vielleicht die Zeitung. Es kann sein, du gehst dahin, um die Zeitung zu kaufen. Das kann schon sein. Aber als Muslim sollte man so etwas vermeiden, besonders wenn man eine angesehene Person ist unter den Muslimen. Damit die Leute nicht schlecht über einen denken. Weil wenn du jemanden siehst, einen Gelehrten, großen Gelehrten, der geht da einfach in eine Kneipe rein, obwohl er nur Wasser bestellen will, ja, das ist natürlich eine Sache, die passt überhaupt nicht ins Bild. Und das ist eine schlechte Form der Dauer. Unabhängig davon, ob es haram ist oder nicht haram ist. Wenn du die Leute dazu bringst, zu solchen üblen Orten zu gehen, dann kann deine Handlung auch haram sein, obwohl du eigentlich nichts Verbotenes gemacht hast. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns durch diesen Hadith, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns durch diesen Hadith erklärt, dass der Iman unterschiedlich stark ist. Und der Iman ist nicht nur einfach, entweder ich glaube oder ich glaube nicht. Das haben manche Leute früher gedacht. Ja, auch manche Leute heutzutage sagen, entweder man glaubt oder man glaubt nicht. Das stimmt nicht. Der Iman ist verschiedene Stufen. Du willst doch nicht sagen, dass dein Iman ist genauso stark wie der Iman von Abu Bakr. Und das ist genauso stark wie der Iman von Jibril. Und genauso stark wie der Iman von Umar. Das ist doch Quatsch. Die haben doch Dinge gesehen, die du nicht gesehen hast. Du hast vom Propheten sallallahu alaihi wasallam viel gehört und gelesen. Aber das ist nicht das gleiche wie jemand, der mit eigenen Augen gesehen hat. Du hast von Jibril alaihi salam gehört und gelesen. Aber es ist nicht das gleiche wie jemand, der mit den eigenen Augen gesehen hat, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen, der Iman ist unterschiedlich stark, zweifellos. Und deswegen, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte das hier ganz klar, sagte am Ende, وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Das heißt, und das ist nur im Herzen zu verabscheuen, ist das Mindeste an Iman. Das heißt, es gibt ein Höchstes. Oder wenn wir es anders übersetzen, ist das Schwächste, die schwächste Form des Iman. Das heißt, es gibt auch eine stärkere Form. Ja. Weil sprachlich, liebe Geschwister, Iman bedeutet das Gleiche, ich übersetze erst auf Arabisch und dann auf Deutsch. Ja. Iman auf Arabisch bedeutet Tasdiq. Auf Deutsch etwas für wahr halten. Und auf Deutsch, wenn du nachguckst im Wörterbuch, zu glauben bedeutet etwas für wahr halten. Punkt. Das ist die sprachliche Bedeutung. Aber die religiöse Bedeutung ist natürlich nicht das Gleiche. In der Religion, wir verstehen unter Iman das, was du glaubst im Herzen, aber auch das, was du sagst und auch das, was du tust. Ja? Dafür gibt es zahlreiche Hadithe und das ist der eine. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, die Zusammenfassung des Hadithes ist, dass wenn du handelst und du auch immer das Richtige sagst und wenn du auch im Herzen an das Richtige glaubst, dann bist du ein vollkommener Mu'min. Und wenn du eines davon weglässt, dementsprechend ist dein Iman geringer. Ja, das ist, und außer beim Herzen natürlich man kann nicht sagen, ich bete, aber ich glaube nicht daran, dass man beten muss. Das geht nicht. Ja, das geht nicht. Aber es gibt Leute, die sagen, ich glaube, man muss beten, aber der betet nicht. Das gibt's. Aber der umgekehrte Fall, kann man sich nicht vorstellen. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ja. Dann, liebe Geschwister, gibt es bestimmte Bedingungen, die man erfüllen muss. Stell dir vor, du siehst jemanden, der macht etwas, was haram ist. Jetzt gibt es dafür 5 Bedingungen, die Gelehrten aufgeschrieben haben und herausgefunden haben durch Analysieren der Texte des Koran und der Sunna. Und sie haben gesagt, diese Bedingungen müssten erfüllt sein, bevor eine Person zu einer anderen sagen darf, das darfst du nicht tun, oder bevor du hingehen darfst und ihm das wegnehmen darfst, wenn es zum Beispiel verboten ist, irgendwas, was er tut. Okay? Und diese Bedingungen sind ganz einfache Bedingungen, die sind also keine speziellen Sachen, aber, ich halte es mal so ein bisschen hier so, aber trotzdem sollte man diese wissen, denn bei 1-2 Punkten ist es sehr, sehr wichtig und viele machen da auch einen Fehler. Erstens, man muss wissen, oder zumindest stark davon überzeugt sein, aber lassen wir mal beim Wissen damit werfen, mal sicher gehen, dass die Person, was sie tut, dass es auch wirklich ein Munkar ist, was sie tut. Okay? Du musst überzeugt sein, weil manche Leute denken, das darf man nicht im Islam und das darf man nicht im Islam, aber sie denken das einfach, weil sie haben das so verstanden. Sie haben einfach das so von ihren Eltern mitbekommen, weil die sind aufgewachsen in einem Kulturkreis und haben gehört, nee, das darf man nicht. Also wie zum Beispiel manche Frauen, die denken, man darf nicht mit dem Imam sprechen. Also man darf nicht zu einem Imam gehen und sagen, ich möchte dir eine Frage stellen. Manche denken das, ja. Ja, das ist falsch, ich habe das falsch verstanden. Okay? Stell dir mal vor, jetzt kommt eine Schwester und fragt einen Imam eine Moschee, stellt ihm eine Frage. Und dann kommt eine andere Schwester und sagt, hey, was machst du das? Darfst du doch gar nicht machen. Ja? Dann würden wir sagen, stopp, du hast eine Bedingung nicht berücksichtigt. Auch zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben die Frauen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Fragen gestellt und er hat sie beantwortet, sallallahu alaihi wasallam. Vielleicht meint die Person, dass bestimmte Bedingungen erfüllt sein müssen. Okay? Aber die Frage an sich darf man stellen. Warum darf eine Frau nicht einem Imam eine Frage stellen? Ja? Aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, das darfst du nicht, dann sagen wir, du hast dich geirrt. Das ist die erste Bedingung. Und diese Bedingung, liebe Geschwister, ist sehr wichtig und entscheidend. Weil heutzutage, du siehst sehr viele Dinge, die Leute falsch machen. Aber wo fängst du an? Fängst du an, zu der Person zu sagen, ach, weißt du was? Was du da machst im Gebet, das ist falsch. Wie du betest, das ist falsch. Und der arme Kerl weiß aber nicht, dass das, was er gelernt hat. Und es gibt auch andere Gelehrte, die andere Meinungen haben. Also im Gebet zum Beispiel, die verschiedenen Geschwister. Nicht jeder betet genauso, wie der andere betet. Nicht jeder betet genauso, wie der andere betet. Und jetzt kommst du und sagst, ach, das ist falsch, was du machst. Hier, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat das und das gemacht in dieser Position. Das sagen wir, so den Munkar zu beseitigen, ist falsch. Weil erstens, das ist kein Munkar, sondern das ist eine Sache, unter der es Meinungsverschiedenheit gibt unter den Ulama. Das heißt, wir sagen noch einmal zusammengefasst. Wenn es in einer Sache Meinungsverschiedenheit gibt, und nicht nur irgendeine Meinungsverschiedenheit, sondern es gibt Meinungsverschiedenheit, und diese Meinungsverschiedenheit ist akzeptabel, bekannt. Das heißt also, das haben große Ulama gesagt von früher, ganz große Imame, ist bekannt in der Umma, ist nicht etwas, was Neues für einen Muslim. Ja? Wie zum Beispiel, du siehst jemand, der macht meinetwegen beim Wudu, ja, beim Wudu, der eine, wenn er seinen Mund und Nase, wenn Mund spült und Nase spült, der eine spült meinetwegen Mund und Nase gleichzeitig mit einem Mal Wasser schöpfen und schöpft insgesamt dreimal Wasser und der nächste, der schöpft, dreimal und der nächste schöpft sechsmal Wasser, dreimal für den Mund und dreimal für die Nase. Das ist eine Meinungsverschiedenheit, die es unter den Ulama gibt. Und wenn du auch 100% überzeugt bist von der einen Ansicht, darfst du nicht zu ihm hingehen und sagen, ach, das darfst du nicht so machen. Denn das ist eine Sache, die haben große Ulama gesagt. Ja? Und deswegen muss man aufpassen. Das, was man als falsch bei einer Person sieht, du siehst, die Person macht irgendetwas, was nicht in Ordnung ist. Ist das eine Sache, die wirklich sicher haram ist? Oder ist es eine Sache, wo es akzeptable Meinungsverschiedenheit gibt? Und das ist eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit. Und man fängt an bei den Sachen, die ganz klar haram sind. Man fängt an bei den Sachen, die ganz klar haram sind. Ja? Und das sagte Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, schreibt das der Mehrheit der Muhaqqiqun-Gelehrten zu, dass sie gesagt haben, in Dingen, wo es Meinungsverschiedenheit gibt, und es geht um akzeptable Meinungsverschiedenheit, es gibt auch Ansichten von früher, manche dass es Ansichten gibt es, die sind nicht vertretbar, weil die widersprechen eindeutig einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und der Gelehrte so und so hat den Hadith nicht gekannt. Punkt. Der Gelehrte so und so hat den Hadith einfach nicht gekannt. Ja? Zum Beispiel, als Imam Malik rahimahullah ta'ala einmal gefragt worden ist über das Waschen zwischen den Fingern. Das Waschen zwischen den Fingern beim Wudu. Dass man extra zwischen den Fingern nochmal sauber macht, recht mit dem Wasser. Hat er gesagt, ich kenne das nicht. Ich kenne das nicht. Auf Deutsch, das ist keine Sunna, will er damit sagen. Aber er ist natürlich vorsichtig, weil er kann auch nur, der Imam Malik kann nur das sagen, was er weiß. Okay? Und dann hat einmal jemand zu ihm gesagt, du sagst, du kennst das nicht. Und du gibst die Fatwa, dass du dadurch sagst, dass es nicht Sunna ist. Aber es gibt einen Hadith, so und so heißt er, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zwischen den Fingern gewaschen hat. Daraufhin hat der Imam gesagt, dieser Hadith ist wirklich in Ordnung. Dieser Hadith ist in Ordnung und das war's. Und dann hat er seine Meinung zurückgenommen, rahimahullah ta'ala. Ja. Deswegen, er hat vorsichtig geantwortet und gesagt, diese Sache kenne ich nicht. Und so sollte ein Muslim auch verfahren. So sollte ein Muslim umgehen mit Dingen, die er nicht kennt. Wenn du das nicht kennst, sagst du, ich kenne das nicht. Und nicht einfach sagen, das ist nicht Sunna. Oder das ist nicht Teil des Islam. Weil was hast du vom Islam gelesen, was hast du vom Islam kennengelernt, dass du diese Aussage treffen kannst? Ja. Weil manche Leute, die spielen sich auf. Die spielen sich auf und sagen, also wenn sie ein bisschen so gelesen haben, ein, zwei Bücher über das Gebet im Islam, ja, dann denken sie, sie haben alles gelesen, was es über das Gebet im Islam gibt. Und und zum Beispiel gerade im deutschen Bereich, ich weiß nicht, wie viele Bücher es über das Gebet im Islam gibt, gibt es vielleicht 2, 3 Bücher, also wenn ich richtig informiert bin. Ja? Und wenn du diese Bücher gelesen hast, heißt es, du weißt alles, was es über den Islam gibt, du weißt alles, was es darüber gibt. Es gibt, wie ich euch einmal auch gesagt habe, Imam al-Bayhaqi, rahimahullah ta'ala, der hat ein Buch, okay, der hat ein Buch geschrieben, was heißt geschrieben? Er hat eine Hadith-Sammlung. Und diese Hadith-Sammlung heißt das Lesen hinter dem Imam. Wie al-Bukhari ist gleich. Aber nur al-Bayhaq hat ein Buch, das heißt das Lesen hinter dem Imam. In diesem Buch sind ungefähr 400 Überlieferungen. 400 Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, über Sahaba und über Tabi'in. Alle gehen nur um das eine Thema. Wenn man hinter dem Imam steht, liest man Koran? Liest man die Fatiha? Oder liest man gar nichts? Oder liest man manchmal? Oder was macht man? Also wer denkt, er hat ein Buch gelesen über das Gebet, über das ganze Gebet in einem Buch, und er weiß dann alles, was es darin gibt, und hat dann das Recht, den Leuten zu sagen, das ist Sunnah und das ist keine Sunnah, der soll sehr vorsichtig sein. Der soll sehr vorsichtig sein, weil er weiß viel weniger, als es überhaupt gibt. Weil das, was er gelesen hat, ist ein Teil dessen, was es gibt, über nur ein Thema vom Salah. Das wird das Lesen hinter dem Imam. Also deswegen würde ich nur sagen, man soll sehr vorsichtig in dieser Sache sein, wenn man eine andere Person sieht, etwas anderes tut. Ob das direkt falsch ist, was sollen wir jetzt also machen praktisch? Wir fragen einen Gelehrten. Wenn wir das nicht wissen, fragen wir einen Gelehrten. Gibt es keinen Gelehrten, fragst du denjenigen, der es am besten weiß. Okay? Die zweite Bedingung, manche Ulama sagen, wenn es zwei Meinungen gibt in einer Angelegenheit, dann darf man auch trotzdem der Person sagen. Aber nicht indem man ihr sagt, das darfst du nicht machen, sondern man sagt zu ihr, ich empfehle dir, mach lieber das anders. Das heißt Nasiha. Du darfst Ratschlag geben. Du kannst sagen, guck mal, du machst das so im Gebet. Ich weiß, es gibt Ulama, die das so machen, aber ich empfehle dir, mach lieber das andere, denn das ist sicherer. Das ist besser. Da zum Beispiel, manche Geschwister, sie machen Dinge, die sind bei manchen Ulama haram, und bei manchen Ulama sind halal. Und du siehst, die Person macht etwas, und das ist, du denkst, es ist haram. Aber du weißt, es gibt Ulama, die sagen, das ist halal. Du weißt. Okay? Dann darfst du zu ihm hingehen und sagst zu ihrem Bruder, ist besser, mach das nicht. Ist besser, mach das nicht. Weil, wenn du das machst, dann kann sein, das ist haram. Und wenn du es nicht machst, das ist besser für dein Iman. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass man Dinge, die zweifelhaft sind, weglassen soll. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Dieser Hadith kommt noch, inshallah. Lass Dinge, die zweifelhaft sind, verlass sie für Dinge, die nicht zweifelhaft sind. Ja? Das ist aber eine Nasiha, ist ein Ratschlag. Das ist nicht das gleiche, wie wenn ich zu dir sage, das ist haram, mach es nicht. Ja. Und deswegen, da ändert sich auch dann der Ton, natürlich, wenn man mit einer Person spricht. Die zweite Bedingung ist, liebe Geschwister, und dann sind wir schon fast fertig mit unserer halben Stunde. Das ist eine klare, einfache Sache. Du musst sicher sein, dass die Person, die diese verbotene Sache macht, dass sie für sie auch wirklich verboten ist. Ja, yani zum Beispiel, du siehst, eine Person, ein Mann geht mit einer Frau in ein Haus rein. Du kennst den Mann, aber du kennst die Frau nicht. Okay? Du siehst, beiden gehen allein in ein Haus rein. So. Ist doch klar, du musst erstmal wissen, hat die Person wirklich was Verbotenes gemacht? Oder war das seine Frau oder seine Schwester oder seine Tochter oder seine Mutter oder seine Oma oder seine Tante oder seine Milchschwester sogar? Milchschwester kann sein, die sieht überhaupt nicht aus wie er. Ja? Deswegen ist es Milchschwester. Weil Milchschwester bedeutet, dass deine Mutter, sie hat dich gestillt und auch die andere Frau gestillt. Denn es ist deine Milchschwester. Und das kann eine ganz wildfremde Frau sein. Okay? Und diese Frau ist dann deine, wie deine leibliche Schwester. Und du kannst auch mit ihr verreisen, du bist Mahram für sie und du bist, du darfst mit ihr alleine sein, du darfst sie ohne Hijab sehen, wie eine normale, deine Blutschwester. Ja. Und deswegen vorsichtig. Erstmal sicher sein. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, gut über Muslime zu denken. Weil der Shaitan manchmal kommt, und das ist auch dem Propheten sallallahu alaihi wasallam passiert, als er einmal mit einer Frau gelaufen ist, und dann hat er zwei Männer gesehen, die ihn gesehen haben, die haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen, mit dieser Frau, und dann sind sie schnell weggegangen. So als würden sie sich schämen dafür, dass sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam mit einer Frau gesehen haben. Und dann hat er ihnen gesagt, bleibt stehen, bleibt stehen. Und dann hat er ihnen erklärt, dass es seine Frau ist. Das haben sie aber nicht gewusst. Ja. Vielleicht, weil der Professor mehrere Frauen gehabt hat. Sie kannte nicht jede. Okay. Vielleicht, weil es nach dem Hijab war. Weil ihr wisst ja, die Frauen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die haben den besten Hijab gehabt, den man haben kann. Die Frauen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, komplett von oben bis unten. Die Frauen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die konnte man nichts an ihnen erkennen. So, und Umar, radiallahu anhu, war noch strenger. Da hat dann sogar... Umar war ja der Anlass dafür, sozusagen. Er wollte, dass dieser Hijab kommt für die Frauen des Propheten. Und dann kam er. Dieser Hijab, gemeint ist der Hijab bei den Frauen des Propheten, komplett von oben bis unten. Auch Gesicht nicht, sieht man nichts. Ja. Und dann Umar, ihm war das noch nicht genug. Er hat dann gesagt, es ist besser, wenn sie gar nicht aus dem Haus rausgehen. Weil manche Frauen des Propheten konnte man erkennen durch den Hijab, also durch die Körperform. Durch die Körperform kann man manche Frauen gut erkennen, immer noch, ja. Und da hat er gesagt, ich möchte gerne, dass sie auch nicht. Aber das hat dann Allah nicht. Also, prinzipiell bleibt sie zu Hause, aber trotzdem ist sie nicht verboten, wenn sie etwas draußen zu erledigen hat, rauszugehen. Also, wie gesagt, man muss sich sicher sein, dass diese Person das Verbot, was sie begangen hat, für sie auch wirklich verboten ist. Also, in dem Sinne. Wie zum Beispiel ein Kind. Du siehst ein Kind, der sieht sehr reif aus und sehr erwachsen aus. Und deswegen denkst du, der hat was Verbotenes gemacht, indem er meinetwegen, er hat zum Beispiel nicht gebetet. Er hat ein Gebet nicht verrichtet. Aber in Wirklichkeit ist er noch gar nicht reif. In Wirklichkeit ist er islamisch betrachtet noch gar nicht erwachsen. Islamisch noch nicht erwachsen. Aber er sieht halt relativ erwachsen aus, ist aber noch nicht. Ja? Dann ist er auch vorsichtig eben genossen. Und das gibt es dafür viele Beispiele und ich habe jetzt nur ein paar. Ich möchte nur diese drei noch nennen und dann inshallah beim nächsten Mal werden wir darüber noch ausführlicher sprechen. Die dritte Bedingung ist, liebe Geschwister, dass die Person dieses Verbot wirklich begangen hat. Und das heißt zum Beispiel, dass sie auch gewusst hat, dass das haram ist. Weil eine Person, die nicht weiß, dass das und das haram ist, dann hat sie auch keine Versünde begangen. Ja? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam, beziehungsweise Allah im Koran, hat einen entschuldigt, wenn man nicht gewusst hat, dass das haram ist. Wenn man etwas nicht gewusst hat. Ja. Und die vierte Bedingung ist, liebe Geschwister, dass man imstande ist, diese Munkar zu beseitigen. Es kann sein, du siehst, jemand macht was haram, ist eindeutig haram und die Person darf das wirklich nicht machen, alles ist wunderbar. Aber du kannst es nicht beseitigen. Oder du kannst es beseitigen, aber du bekommst dadurch einen immensen Schaden. Du trägst dadurch einen großen Schaden. Und dann auch da bist du entschuldigt und brauchst den Munkar nicht zu beseitigen. Wie zum Beispiel, du siehst einen Verwandten von dir in deinem Haus, sagen wir mal, die eigene Mutter oder so, macht irgendetwas, was haram ist. Und du weißt, wenn du sie darauf hinweist, du würdest vor die Tür gesetzt. Du darfst dann die nächste Nacht draußen verbringen. Okay? Dann sagen wir, in diesem Moment brauchst du das auch nicht machen, weil wenn du es trotzdem machst und Geduld haben möchtest, barakallahu fiek, kann sein, dass es gut ist. Kann sein, dass es gut ist, wegen der letzten Bedingung. Aber muss nicht sein, aber du bist nicht dazu verpflichtet. Und die fünfte Bedingung ist, und das ist die wichtigste, über die wir auch ausführlich sprechen müssen, ist, wenn du einer Person sagst, das ist haram, hör auf damit. Wenn sich daraus ergibt, dass sie etwas tut, was noch schlimmer ist, dann darfst du auf keinen Fall der Person sagen, tu es nicht. Du kannst nicht sagen, es ist mir egal, er ist dafür verantwortlich, ich habe ihm gesagt und das war's. Nein. Ich sage nochmal deutlich, wenn du weißt oder du bist überzeugt davon, du hast Angst, dass er etwas tut, was noch schlimmer ist, dann lass es. Lass es. Und es gibt Beispiele bei manchen Leuten, wenn man ihnen zum Beispiel sagt, ach, das ist haram, manche Leute haben Krankheit in ihren Herzen. Die geben die dann zum Beispiel als Antwort, was soll das? Die Gelehrten machen die alles haram oder was? Zum Beispiel sowas. Oder sie beschimpfen dich und sagen, ach, du bist, du und deine Leute, ihr seid Extremisten. Ihr macht ja alles haram. Das ist sehr, sehr gefährlich. Weil wenn er das sagt, und in Wirklichkeit folgt man eigentlich den Gelehrten des Islam, die das auch alle gesagt haben, dann beleidigt er direkt oder indirekt alle Gelehrten des Islam. Und das ist sicherlich eine Katastrophe, die viel schlimmer ist als das. Oder wenn einer anfängt, dann Allah zu beleidigen sogar. Ja, und sagt zum Beispiel, warum hat Allah alles verboten? Warum hat Allah das auch verboten? Das ist eine ganz gefährliche Sache. Und wenn, damit du nicht auch dafür Verantwortung gezogen wirst, musst du vorher, wenn du die Person kennst und du Angst hast, dass sowas passieren kann, dann such dir eine bessere Methode. Vielleicht gibt es eine bessere Methode, wie du ihn darauf hinweisen kannst, aber du musst dringend aufpassen, lieber Bruder, liebe Schwester. Aber wie gesagt, wir werden inshallah beim nächsten Mal darüber ausführlicher besprechen. Barakallahu fikum. Jetzt machen wir eine 2-3-minütige Pause und dann machen wir inshallah das hier weiter.